haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Anwaltsgeheimnis. Ich spielte ein wenig auf meinem kleinen alten Taschenrechner herum. Er hatte die Chip-Revolutionen der vergangenen 15 Jahre einigermaßen schadlos überstanden und lieferte noch immer einwandfreie Additionen, auch wenn es bei mir nicht viel zu addieren gab. Das sollte sich jedoch bald ändern. Daran dachte ich zumindest, als einer der berüchtigteren Anwälte der Stadt mein Büro betrat. Wie alle echt schmierigen Gestalten sah er von Kopf bis Fuß piekfein aus. Ich wusste, was ich davon zu halten hatte. Ist das Understatement oder können Sie sich noch immer kein besseres Büro leisten, Maloney? Ich habe mir das Büro ausgesucht, weil es so gut zu meinen Klienten passt. Sie wollen doch mein Klient werden, oder, Herr Schimpf? So heißen Sie doch. Trägt Ihre Agentur nicht den Übernamen Schimpf und Schande? Lassen Sie sich von meinem Ruf nicht täuschen. Meine Klientel ist sehr heterogen zusammengewürfelt. Offiziell habe ich keinen guten Ruf, aber vor Gericht bin ich gefürchtet. Und das mögen meine Mandanten. Als ich das letzte Mal etwas über Sie las, waren Sie gerade dabei, vor Gericht zu beweisen, dass ein Giftmörder nicht zurechnungsfähig war, weil er sich kurz vor der Tat ein Video mit Arnold Schwarzenegger angeschaut hatte. Ja, und er erhielt tatsächlich mildernde Umstände, und zwar nicht wegen der Tatsache, dass er sich den Film angeschaut hat, sondern weil er überall in seiner Bekanntschaft erzählt hatte, dass Arnold Schwarzenegger ein begnadeter Schauspieler sei. Ich holte mir als Sachverständige einige Filmkritiker in den Gerichtssaal und diese bestätigten, dass mein Mandant unmöglich alle guten Geister beisammen haben könne. Mir können Sie mit solchen Taten nicht imponieren. Wenn ich mir die Liste Ihrer Mandanten anschaue, die Sie in den vergangenen Jahren verteidigt haben, dann erinnert mich das an ein Gruselkabinett. Ich bitte Sie, Maloney, das waren alles respektable Personen. Eben. Und falls ich für Sie einen dieser respektablen Unholde entlasten sollte, dann lernen Sie mich von einer ganz neuen Seite kennen, Herr Schimpf. Es geht nicht um einen Mandanten, es geht um mich. Das klingt keinen Deut besser. Ich glaube, dass mich jemand umlegen möchte. Wäre das so schlimm? Ganz objektiv betrachtet, meine ich. Ich erwarte keine Heldentaten von Ihnen, Maloney. Ich möchte nur, dass Sie mich auf einer Reise nach London begleiten. 2 Tage. Ich fliege heute Abend. Schön der Reihe nach. Weshalb glauben Sie, dass jemand Sie umbringen möchte? Gestern erhielt ich eine Briefbombe in meiner Kanzlei. Zum Glück ging sie nicht hoch. Und wenn jemand das Flugzeug in die Luft sprengt? Genau darum sollen Sie mitkommen. Sie haben doch ein Auge für Leute, die etwas im Schilde führen. Das müssten Sie eigentlich auch haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist sehr gering. Ich würde sagen, verschwindend gering. Sie haben doch keine Flugangst, oder? Das Angebot klang verlockend, aber diesem Schimpf traute ich nicht über den Weg. Er war der Typ Anwalt, der alle denkbaren Verfahrensfehler auswendig kannte und mit diesem Wissen und einer gehörigen Portion an Unverschämtheit fast jeden Prozess für sich entschied. Sie können es sich noch eine Weile überlegen. Sagen wir, 1 Stunde. Rufen Sie mich an, wenn Sie sich entschieden haben. Ich würde den Würfel entscheiden lassen. Wenn 5-mal hintereinander eine 7 kommt, nehme ich den Auftrag an. Vergessen Sie, was über mich in der Zeitung steht. 2/3 der Artikel habe ich selber geschrieben. Das erspart mir eine Menge Werbekosten. Ich lanciere regelmäßig mit einem Kommuniqué einen neuen Skandal um den Rechtsanwalt Schimpf. Den Rest machen dann die Profi-Journalisten. Entscheidend ist doch nur eines: dass man seinen Namen ständig unter die Leute bringt. Der Typ erinnerte mich an ein Brechmittel mit Nebenwirkungen. Aber ich musste eingestehen, dass er den Lauf der Welt besser begriffen hatte als die meisten seiner angeseheneren Kollegen. Ich verbrachte die Stunde Bedenkzeit bei der Polizei. Denn die hatte auch schon ihre Erfahrungen mit Schimpf gemacht. Ich könnte Ihnen problemlos 12 Kollegen nennen, die Tag und Nacht davon träumen, diesen Schimpf eines Tages aus einem Gebüsch zu ziehen und die Einschusslöcher auf seiner Brust zu zählen. Der Kerl war doch erst kürzlich wieder in einen groß angelegten Versicherungsbetrug verwickelt. Ist Ihnen zu Ohren gekommen, dass jemand drauf und dran ist, Schimpf endgültig aus dem Verkehr zu ziehen? Nein, Solch erfreuliche Meldungen verbreiten sich sonst in Windeseile. Ist da tatsächlich was dran? Und was haben Sie mit diesem Schimpf zu tun, Maloney? Das ist eine unerfreuliche Geschichte. Sie hat mit den Steuerzahlern zu tun. Steuerzahler? Ja, ich werde nämlich noch immer nicht von denen subventioniert. Seien Sie froh, Maloney. Oder glauben Sie, es ist lustig, ständig von jedem Trottel hören zu müssen, dass er einen bezahlt? Das Gespräch hatte mich, wie schon so oft, nicht viel weitergebracht. Ich rief Schimpf an und sagte ihm, dass ich bereit sei, seinen unehrenhaften Körper vor fremden Eingriffen zu schützen. Er war begeistert. Ich machte mich bereit für die Flugreise. Schimpf empfing mich freudestrahlend und klopfte mir die Schulter durch. Ich machte einen Schritt zurück, war aber noch immer in Schimpfs Reichweite. Er nutzte dies mit einer neuerlichen Attacke auf meine Schulter aus. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich ging noch einen Schritt weiter zurück. Was soll das, Maloney? Sie sollen mich beschützen, nicht beschatten. Was ist, wenn jetzt jemand schießt? Dann trifft er hoffentlich Sie und nicht mich. Die Herren da vorne sehen aber nicht so aus, als ob sie gleich schießen würden. Was für Herren? Ach, die da. Ja, aber Mist, was wollen die von mir? Die drei Herren kamen auf Schimpf zu. Einer zückte einen Ausweis und die beiden anderen stellten sich links und rechts neben Schimpf. Dann wurde der Anwalt abgeführt. Der Einsatzchef der Polizei kam zu mir und erklärte mir, was ich schon immer von ihm erklärt haben wollte. Das war eine Verhaftung, Maloney. Toll. Darf ich mir das noch einmal in Zeitlupe anschauen? Diesmal haben wir ihn, Maloney. In Schimpfs Kanzlei wurde vor wenigen Stunden seine Sekretärin ermordet. Mit Schimpfs Waffe. Das ist doch was, Maloney. Damit kriegen wir ihn. Garantiert. Eigentlich war mir das egal. Aber Schimpf war mein Klient und ich hatte noch keinen Rappen an ihm verdient. Also war es höchste Zeit, dafür zu sorgen, dass Schimpf einige Gründe hatte, mir ein saftiges Honorar zu überweisen, bevor man ihn endgültig hinter Gitter brachte. Ich tat mein Bestes. Allerdings erst, nachdem ich ausgiebig und erstklassig zu Abend gegessen hatte. Man gönnt sich ja sonst nichts. Mein Büro sieht ja eine ganze Menge. Und nicht vieles davon gehört zu den erfreulichen Dingen des Lebens. Besonders unangenehm sind jene Gäste, die unangemeldet erscheinen und die dann glauben, mein Büro sei einzig und alleine dazu erbaut worden, die Probleme dieser Leute zu beherbergen. Frau Schimpf saß mir ein bisschen unruhig gegenüber. Schließlich hatte man ihren Mann am Abend zuvor wegen Mordverdachtes verhaftet. Das sind skandalöse Zustände. Mein Mann wird behandelt wie ein Terrorist. Dabei gibt es keinerlei Beweise, dass er tatsächlich etwas mit dem Mord an der jungen Frau zu tun hat. Die Polizei ist der anderer Ansicht. Hatte Ihr Mann etwas mit der Sekretärin? Ach, ich weiß nicht. Aber das ist doch albern. Mein Mann ist doch nicht so blöd wie all die Leute, die er über die Jahre hinweg verteidigt hat. Der weiß doch, dass man einen Mord ganz anders anpacken müsste. So, so. Und wie würden Sie das anpacken, Frau Schimpf? Ich? Wieso sollte ich mir darüber Gedanken machen? Sie sind doch auch Rechtsanwältin, oder? Ja, und? Haben Sie etwas gegen unseren Berufsstand? Allerdings. Vor allem gegen Repräsentanten vom Kaliber Ihres Mannes. Aber ich bitte Sie, er war doch Ihr Klient. Er hat Ihnen doch gesagt, dass da jemand hinter ihm her ist. Vielleicht will man ihm einen Mord anhängen. Ja, ja, schon gut. Ich werde mich darum kümmern. Dazu müsste ich aber einige Informationen von Ihnen kriegen. Zum Beispiel eine Liste der Leute, für die Ihr Mann ein Mandat ausübt. Sie haben wohl noch nie etwas von Anwaltsgeheimnis gehört. Doch, doch. Jeder Anwalt und jede Anwältin haben ein Geheimnis. Das ist nichts Neues. Ich vermute eher, dass hinter diesem Komplott gegen meinen Mann die Polizei steckt. Die Polizei? Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die Polizei Sekretärinnen umbringt, um deren Chefs hinter Gitter zu kriegen. Ach, das ist doch ein völlig korrupter Beamtenapparat. Also ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen. Danke, aber solche Geschichten ertrage ich nicht auf nüchternen Magen. Mein Mann wird von der Polizei grundlos festgehalten. Und Sie weigern sich, mir zuzuhören. Können Sie denn nicht nachvollziehen, wie es hier drin in mir aussieht? Danke, aber ich verzichte gerne auf nähere Einblicke. Es gibt ja heute schon Leute, die mit einer Pavianleber herumlaufen. Vielleicht besteht Ihre Herzklappe aus dem Deckel des Strafgesetzbuches. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Entlastungsmaterial für meinen Mann finden. Das dürfte doch nicht allzu schwer sein. Kümmern Sie sich um die Polizei. Die schlampt immer. Eine schlampige Spurensicherung wäre zum Beispiel schon sehr gut. Nur zu, suchen Sie. Ich garantiere Ihnen, dass Sie auch etwas finden werden. Vermutlich hatte sie damit recht. Die Frau war mindestens so unangenehm wie der Mann gleichen Namens. Zusammen mussten sie so etwas wie der Schrecken aller Richter und Geschworenen sein. Ich konnte mir gut vorstellen, dass ich Frau Schimpf zum Frühstück einen kleineren Staatsanwalt einverleibte. Ich ließ es bei einem starken Kaffee bewenden. Dann ging ich zu dem von Frau Schimpf beschworenen Hort von Korruption und Amtsanmaßung. Muss denn das sein, Maloney? Diese Frau Schimpf ist doch nun wirklich das Allerletzte. Sie behauptet, dass das nicht stimmt. Sie glaubt nämlich, dass nach ihr noch einige ihrer Beamten kommen. Da könnte doch was dran sein, oder? Was möchten Sie denn meinen Beamten anhängen? Einen Mord. Sie glaubt, dass die Polizei den Mord inszeniert hat, um ihren Mann dran zu kriegen. Das ist doch nun wirklich das Allerletzte. Sie wiederholen sich. Diese Schimpfs sind dafür bekannt und berüchtigt, dass sie ständig irgendeine Affäre mit ihren Mandanten und innen haben. Das dürfte Ihnen ja nicht ganz fremd sein. Ich meine, diese Veranlagung. Wenn Sie mich fragen, hatte dieser Schimpf etwas mit seiner Sekretärin. Sie wurde ihm lästig und er erschoss sie. Aha. Sie wurde ihm lästig. Und das nennen Sie ein Motiv. Es gibt da auch noch andere Anhaltspunkte. Es könnte sein, ich betone, es könnte sein, dass Schimpfs Sekretärin ihn erpresst hatte. Das wird ja immer schöner. War sie schwanger von ihm oder hatte sie sonst etwas gegen ihn im Bauch, will sagen, in der Hand? Machen Sie sich nur über uns lustig. So wie Sie das immer tun. Uns kann das nichts anhaben. Wir wissen, dass da draußen eine Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern hinter uns steht. Du meine Güte, wenn Sie so weitermachen, landen Sie noch in der Politik. Politiker lassen ihre Bürgerinnen und Bürger nämlich auch gerne hinter sich. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit, Maloney. Wenn Sie mich fragen, dann ist dieser Schimpf schuldig. Ein Mann wie er ist geradezu dafür geschaffen, seine Sekretärin umzubringen. Ich verstand zwar den Zusammenhang nicht ganz, doch wer kann schon von sich behaupten, alles zu verstehen, was Polizisten so von sich geben? Ich machte mich auf den Weg zu der Anwaltskanzlei Schimpf und Schimpf. Sie war in einem erbärmlichen Zustand. Überall lagen Papiere herum. Frau Schimpf war gerade am Telefon. Sie wies mir gestikulierend einen Platz auf einem Ledersofa zu. Ja, kommen Sie sofort. Hier herrscht ein völliges Chaos. Alles durcheinander. Sie müssen sich umgehend darum kümmern. War das ein Reinigungsinstitut? Nein, die Polizei. Hier ist eingebrochen worden. Hier sehen Sie das denn nicht? Ach so, ich dachte, das seien die Überreste Ihrer Mandanten. Aber jetzt sehe ich, dass da hinten der Tresor offen steht. Allerdings. Jemand hat die ganze Kanzlei auf den Kopf gestellt und ist dann fündig geworden. Mein Mann hat den Schlüssel drüben in der Kaffeemaschine aufbewahrt. Und wer wusste von diesem phänomenalen Versteck? Ich weiß es nicht. Aber wenn es jemand war, der das Versteck kannte, weshalb dann dieser Aufwand hier? Ein solches Durcheinander schafft man doch nicht in 5 Minuten. Da muss jemand wie wild gewühlt haben in allen Aktenschränken. Es sah tatsächlich ziemlich unordentlich aus. Ein bisschen zu unordentlich. Es lagen so ziemlich alle Schriftstücke herum, die herumliegen konnten. Und genau das machte mich stutzig. Weshalb sollte ein Einbrecher so viel Energie investieren, um diese Unordnung zu schaffen? Der Mann oder die Frau musste eine halbe Tonne Papier auf den Boden geworfen haben. Entweder war der Einbrecher ein verhinderter Olympiasieger im Kugelstoßen, der ins Papiergewicht gewechselt hatte, oder an der Sache war etwas oberfaul. Und da von Werner Günther kein trübes Wässerchen zu sehen war, nahm ich an, dass etwas faul war. Frau Schimpf schaute mich skeptisch an. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, zurückglotzen. Frau Dr. Schimpf hatte sich verabschiedet und zurück blieb ich und ein Polizist, der sich die spärlich vorhandenen Haare raufte. Offensichtlich passte ihm der Einbruch nicht besonders gut ins Konzept. Da stimmt etwas nicht, Maloney. Ein Dieb, der systematisch vorgeht, schmeißt nicht einfach alles auf den Boden. Und einer, der in Windeseile nach etwas sucht, leert nicht jeden Schrank und jede Schublade. Da hat jemand ein wenig übertrieben. Aber wer sollte den Einbruch inszenieren und weshalb? Keine schlechte Frage, Maloney. Vielleicht ist das nur ein Trick, um von Schimpf abzulenken. Sie glauben, dass seine Frau dieses Durcheinander produziert hat? Ist doch immerhin eine Möglichkeit. Sie hat uns auch den Einbruch gemeldet. Wie weit sind denn Ihre Ermittlungen gegen Herrn Schimpf gediehen? Weit, Maloney. Sehr weit. Wir haben in der Wohnung der Sekretärin belastendes Material gefunden. Sie hat offenbar die dunklen Machenschaften ihres Chefs fleißig dokumentiert. Also doch eine Erpressungsgeschichte. Wir werden sehen, Maloney. Auf alle Fälle lasse ich mich durch diesen Einbruch hier nicht irre machen. Wir gingen wieder unsere Wege. Meiner führte mich in mein Büro. Dort traf ich auf einen Mann, den ich nie und nimmer da vermutet hätte. Schreien Sie nicht gleich vor Begeisterung, Maloney, sonst haben Sie in der Kürze die Bullen im Büro. Wie haben Sie das bloß geschafft? Man hat doch mittlerweile Anklage gegen Sie erhoben, oder etwa nicht? So schnell geht das nicht. Und genau deshalb bin ich abgehauen. Ich wäre ja ein jämmerlicher Anwalt, wenn ich nicht mal mich selber aus der U-Haft holen könnte. Zugegeben, ganz legal war die Aktion nicht, aber in 100 Jahren spricht niemand mehr davon. Zurzeit spricht aber alles, und zwar gegen Sie. Bei Ihrer toten Sekretärin fand man Material, aus dem hervorgeht, dass Sie von ihr erpresst wurden. Das ist ein hübsches Mordmotiv. Meine Sekretärin hat nicht mich erpresst, sondern einen meiner Mandanten. Das war mir sofort klar, als ich hörte, was für Papiere man bei ihr fand. Und weil das unter das Anwaltsgeheimnis fällt, können Sie mir den Namen des Mannes nicht sagen. Blödsinn. Das Anwaltsgeheimnis ist mir Schnuppe, wenn es um meine Wenigkeit geht. Der Mann heißt Van Poppel. Was denn? Der Geschäftsführer dieses Elektronikkonzerns, der von sich behauptet, für den guten Ton zuständig zu sein? Genau. Van Poppel ist in eine ziemlich üble Geschichte verwickelt. Es ist mir gelungen, mit den Anwälten seines Unternehmens einen Kompromiss zu finden. Van Poppel tritt freiwillig von seinem Posten zurück und als Gegenleistung lässt ihn seine Bude nicht hochgehen. Das sind also die dreckigen Geschäfte, mit denen Sie sich Ihre sauberen Socken finanzieren. Van Poppel ist seit über 10 Jahren mein Mandant. Er ist da in etwas hineingerutscht, weil er sich mit dem Bau einer Villa übernommen hat. Aber anstatt hier herumzustehen, sollten wir jetzt lieber zu Van Poppel gehen, ehe er noch die letzten Spuren verwischt. Er zerrte mich aus meinem Büro. Ich knurrte ihn an, er ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Van Poppel war in seiner Villa. Sie sah aus wie ein Zarenpalast aus vergangenen Zeiten. Der Mann hatte wohl als Kind zu viel Tulpen gegessen. Na, was willst du von mir? Ich dachte, du sitzt im Knast. Das hättest du wohl gerne. Aber ich weigere mich, mein Hinterteil zu strapazieren, nur damit du es dir irgendwo in der Südsee bequem machen kannst. Ich habe dir immer gesagt, dass du die Finger von deiner Sekretärin lassen sollst. Sie war ein Luder, aber du bist ja schon immer auf sowas abgefahren. Lassen Sie sich nicht irreführen, Maloney. Das da ist der Mörder meiner Sekretärin. Du bist wohl noch immer eifersüchtig. Oder hast du tatsächlich nicht gewusst, dass ich schon seit 5 Jahren etwas mit deiner Frau habe? Sie glaubte tatsächlich, dass du so dämlich bist, glaubt nichts davon ernst. Aber so dämlich kann man doch nicht sein, oder? Langsam gehen Sie mir auf den Wecker, Van Poppel. Und Leute, die mir auf den Wecker gehen, kriegen eins auf die Rübe. Lassen Sie nur, Maloney, ich erledige das. Schimpf! Sind Sie verrückt geworden? Lass das! Ich nehme alles zurück! Du sollst nichts zurücknehmen, sondern gestehen, Van Poppel. Der nächste Schuss geht nicht mehr daneben. Verdammter Scheiße, mach keinen Blödsinn! Ich reagiere allergisch auf Blei. Schimpf grinste satanisch. Ich nutzte die Gelegenheit und haute ihm meinen Handrücken auf seinen Unterarm. Es tat höllisch weh. Schimpf ließ seine Waffe fallen und schaute mich verdattert an. Van Poppel hatte so die Hosen voll, dass er nach der Polizei rief. Die kam dann auch und verhaftete Van Poppel, der ein Geständnis ablegte. Ein paar Stunden später traf ich die Schimpfs in ihrer Anwaltpraxis. Sie waren gerade dabei, Inventur zu machen. Alles überstanden, Maloney. Die Polizei hat mir eben mitgeteilt, dass Van Poppel den Mord gestanden hat und auch den Einbruch in die Kanzlei. Er wollte an das belastende Material herankommen. Ich habe davon nichts gewusst, Carsten. Er hat mir nie erzählt, dass er in Schwierigkeiten sei. Wenn ich geahnt hätte, dass er den Mord begangen hat, dann hätte Was ich mich... Was dann? Du warst 5 Jahre lang seine heimliche Geliebte. Da hättest du wissen müssen, was das für ein Kerl ist. Du bist ja auch nicht gerade ein Ausbund an Tugendhaftigkeit. Tja, es hat keinen Sinn mehr. Schimpf und Schimpf existieren nicht mehr. Du kannst meinetwegen die Kanzlei übernehmen. Ich haue ab. Ich habe die Nase voll von dieser Stadt. Eines ist mir immer noch nicht klar. Wer hat eigentlich die Briefbombe geschickt? Was für eine Briefbombe? Das war nichts, Maloney. Ich hatte das Gefühl, ich bräuchte wieder etwas Publicity. Deshalb wollte ich, dass Sie mich beschützen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass mir Van Poppel unverhofft auch noch Publicity zuteil werden ließ. Mit anderen Worten, Sie haben mich reingelegt. Nur nicht übertreiben, Maloney. So schlimm war das doch gar nicht. Sehen Sie, Maloney, dieser Mann ist um keinen Pfifferling besser als Van Poppel. Aber er ist kein Mörder. Schön. Wie das klingt, wenn Sie das sagen, Maloney. Die beiden trennten sich und ich vernahm in den Jahren darauf auch weiterhin nichts Gutes von ihnen. Schimpf und Schimpf blieben für viele Schimpfnamen und die Anwaltskammer hatte ständig mit den beiden zu tun. Aber etwas Illegales nachweisen konnte man ihnen nie. So gesehen waren sie im Namen des Gesetzes unschuldig wie wir alle oder zumindest fast alle von uns. Denn einige haben ja mehr als nur eine Leiche im Keller. Ich persönlich hatte damit keine Probleme, denn zu meinem Büro gehörte kein Keller.